Sugar und Diana machen eine Quest in Virus, Leute. Die Gespräche auf unserem Teamspeak-Server müsst ihr euch unbedingt anhören. Sie hauen die Robotergegner in der Quest nicht einfach kaputt. Es wird jedes Mal ins Mikrofon gebrüllt. Blödmann, Blödmann. Denn nur so droppen die Monster angeblich Metallbag. Und dann, wenn nichts gedruckt wird, hört man immer wieder Diana, die sagt: Gib das jetzt her, sofort! Ob Teamspeak oder Discord, bei Roleplayers ist immer was los. Man muss immer Blödmann sagen, damit die Monster was fallen lassen. Einfach zu geil. Diana hat kein Messer, sie erlegt mit ihren Shadow Chaser. Die Monster, indem sie den Monstern eine Flasche Spülmittel an den Kopf schmeißt. Na klar, Dicker, denn das Messer hat Sugar. Heute gehen wir Monster schlagen, schmeißen in eine Flasche Spülmittel an den Kopf und schreien dabei ganz laut ins Mikrofon. Blödmann, Blödmann, drop das jetzt. Sofort! Wir sind die Geilsten hier auf dem ganzen Server. Diese Damen haben ihre Taktik, die auch noch funktioniert. Der helle Wahnsinn. Was lernen wir daraus? Bevor du das Monster schlitzt mit einem Messer oder einer Spülmittelflasche, schreib sie an, dass sie Blödmänner sind und schon etwas fallen gelassen! Geil! Geil! Rufus in den Discord-Server und schaut sich ihr Handy die Videoübertragung an, da hat er es selber gesehen. Er wurde Zeuge, dass es funktioniert. Die Girls auf unserem Server sind einfach die geilsten. Sie fackeln nicht lange und die Monster geben sofort auf. Geil! Achtung, geheim. Die Girls beklauen die Monster auch noch. Taschendiebe in Ragnarok Online? Klar!